Transparenz für die Ohren. Ja, Krähennest hier, beim Pirat im Landtag, heute mit Frank Herrmann. Die Zuschauer können schon sehen, sagt doch mal Hallo. Ja, hallo zusammen. Und zwar bin ich heute hingekommen, ihr hattet eine kleine Anfrage gestellt und wir haben festgestellt, dass 1/34 aller Nordrhein-Westfäler Verfassungsfeinde sind. Auch schön ausgerechnet. Wir hatten die Stadt Duisburg, die Einwohnerstadt Duisburg als Vergleich genommen. Ja, scheint so zu sein, weil wir haben halt gefragt, auf was für Dateien die der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen Zugriff hat und wie viele Personen da gespeichert sind. Und dann kam halt die Antwort, sind 4 Dateien und in der Hauptdatei sind sage und schreibe 530.000 Personen gespeichert. Und zwar nicht Datensätze, sondern Personen. Das heißt, die Datensätze werden noch erheblich höher sein. Also im Prinzip die verschiedenen Datensätze und die Personen noch dazu. Genau. Was auch immer da drin gespeichert ist über die Person, wisst ihr das? Das wissen wir nicht, da der Verfassungsschutz nicht öffentlich arbeitet, sondern ein Geheimdienst ist. Gut, ich fange mal mit der großen Frage an. Haben wir jetzt 500.000 oder 530.000 Leute in Nordrhein-Westfalen rumrennen, die unsere Verfassung schaden wollen? Das könnte man meinen. Jetzt hat natürlich das Ministerium auch oder der Minister schon direkt geahnt, dass man die Zahl in diesen Kontext rückt und hat direkt dazu geschrieben, dass die meisten, nämlich 499.000 Personen erfasst sind wegen Sicherheitsüberprüfungen, die in den Zuständigkeitsbereich des Verfassungsschutzes fallen. Das ist zum Beispiel für Luftsicherheitsabfragen, das heißt also Personen, die in Flughäfen und so weiter arbeiten. Da gibt es eine Anfrage beim Verfassungsschutz, ob die okay sind, in Anführungsstrichen, und zack, dann sind die da gespeichert. Was aber auch ein Problem ist, weil es war früher mal so, dass die halt, dass das nur eine Anfrage beim Verfassungsschutz gab und der hat gesagt, nee, hier liegt nichts vor, das ist jetzt gut so, was jetzt gemacht wird, und dann war das erledigt, was jetzt halt gemacht wird, die Abfrage muss nicht mehr jährlich gemacht werden, wenn einer halt beim Flughafen arbeitet, sondern die gilt für 5 Jahre, das heißt, die Daten werden gespeichert beim Verfassungsschutz. Das heißt, da ist eine Datei entstanden in der Zwischenzeit von ganz vielen Menschen, was nicht notwendig ist, meiner Meinung nach. Und wir wissen nicht, mit was das alles abgeglichen wird. Es gibt die NADIS, das ist eine andere Datei, wo knapp 300.000 Menschen gespeichert sind, eine Schnittmenge von den 530.000. Das ist die Datei, mit der bundesweit abgeglichen wird, oder das sind Daten, die bereitgestellt werden für die anderen Verfassungsschutzämter, damit, wenn die jemanden suchen, können die darauf zugreifen und sehen, aha, dieser Mann, diese Frau oder wer auch immer ist halt in Nordrhein-Westfalen gespeichert. Also es fallen Datenberge an, die unserer Meinung nach so nicht notwendig sind. Wir werden uns jetzt mal ein paar Gedanken machen, wie wir diesen Zahlen umgehen. Problem ist, das sind Bundesgesetze, die da zugeführt haben, dass die Daten jetzt hier gespeichert werden können. Wird nicht so einfach, aber wie gesagt, wir werden uns mal ein paar Gedanken machen. Nur der Weg über den Bundesrat dann möglich. Ja. Ich hatte mir erstmal rausgesucht, ich muss mal ganz kurz nachgucken, was mir halt auch aufgefallen ist. Du sagtest gerade, knappe 400 irgendwas, 1000 sind halt diese Abfragen. Aber dann bleiben noch 34.087 Datensätze über. Und dann wird berichtet, dass es im Verfassungsschutzbericht, also der Bericht, wie gefährdet wir sind, gab es 3.660 organisierte Rechtsextremisten, 2.630 Linksextremisten, 4.700 weitere Personen, die ausländischen Terrororganisationen angehören und 10.920 Mitglieder islamistischer Organisationen, wo dann noch eine Lücke von 13.000 klafft. Jetzt hätte ich 2 Fragen. Ich fange mal mit der ersten Frage an, weil mir das direkt aufgefallen ist. Das heißt, Rechtsextremisten, Linksextremisten und ausländische Terrororganisationen, aber es heißt islamistische Organisation. Sind das dann einfach nur, weil man in einer Organisation Mitglied ist, oder sind das aber wirklich wie, ich sag mal, Extremisten, gefährliche Leute? Das interessiert mich, weil es ging so aus dem, was ich gelesen habe, nicht hervor. Das sind Organisationen, also bei denen dann die Mitglieder erfasst sind, soweit man sie halt kennt. Ich meine, Aber das sind dann auch Organisationen, die wirklich dann auch in Verdacht stehen, verfassungsfeindlich zu sein. Weil das ging so aus dem Text nicht hervor, deswegen frage ich mal. Nee, das steht ja da. Wie gesagt, das ist halt ein Geheimdienst, der schwierig zu überwachen ist. Ja, da gibt es halt Vermutungen, dass halt verfassungsfeindliche Bestrebungen und so weiter. Und dann wird halt gesammelt und dann werden auch Personen gesammelt und guckt noch mal, was daraus passiert. Gut. Die andere Frage war jetzt, die 13.000 nicht erklären. Ja, natürlich. Ja. Das kann ich im Moment auch nicht sagen. Das können Menschen sein, die irgendwo mal aufgefallen sind, also die man auch nicht direkt zuordnen kann. Man kann ja auch erfasst werden, wenn man halt neben jemandem hergeht, zufälligerweise, oder sich mit jemandem trifft, von dem man gar nicht weiß, also weil man was auf eBay gekauft hat oder so, holt das irgendwie ab und der ist halt politisch irgendwie orientiert, was man aber eigentlich weiß, weil darum geht es ja gar nicht, ich habe irgendwas halt gekauft und holt das ab. Ja, kann aber dann auch schon dazu führen, dass man halt mal erfasst wird. Es gibt draußen eine Möglichkeit, sicherlich. Ob diese 13.000 Menschen so in die Kategorie gehören, es gibt andere Bundesländer, wo schon rausgekommen ist, dass auch ein paar Journalisten mal notiert waren. Ja, schick. Ja, natürlich. Ja, weiß man nicht. Es gibt ein Kontrollgremium, das parlamentarische Kontrollgremium, das haben wir hier. Das hat lustigerweise auch gerade einen Jahresbericht gemacht von den Kontrollfunktionen, die sie ausgeübt haben. Mhm. Der ist 2 Seiten stark. Sie sagen, sie haben also vollumfänglich, auch unangekündigt und so ihre Kontrollen gemacht. Das sind immer so die Einsätze, wie häufig Insecatcher verwendet worden sind und Abhöraktionen. Das ist so alles im niedrigen zweistelligen Bereich und ist auch aufgeführt, dass irgendwie 237 Personen nachgefragt haben, ob sie gespeichert sind und sowas. Mhm. Also das alles sind sehr überschaubare Zahlen, die in diesem Bericht da vorhanden sind. Ein bisschen krasser Gegensatz zu der Menge an Datensätzen, die da in unserer Anfrage halt erwähnt sind. Und das ist auch wiederum ein Zeichen, die Kontrollmöglichkeiten, die sind auch für das Kontrollgremium sehr, sehr schwach. Mhm. Ich meine, theoretisch, das sind ein paar wenige Menschen, Abgeordnete hier vom Landtag, haben wir ja auch jemand drin, aber die Möglichkeiten da wirklich auf den Zahn zu fühlen, die sind halt eigentlich auch nicht gegeben. Mhm. Wer von euch sitzt da drin? Mein Kollege im Innenausschuss, der Dirk. Und wenn ich den jetzt fragen würde, irgendwas, da dürfte er mir nicht antworten, ja? Natürlich nicht. Schön. Du sagtest gerade noch, es haben 237 Leute angefragt, ob sie irgendwo gespeichert sind. Also ich könnte jetzt im Prinzip hingehen und sagen, immer Leute, bin ich irgendwo bei euch gespeichert? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das würde ich gerne eigentlich den ganzen 533.000 Menschen sagen, wenn ich die erreichen könnte. Vielleicht gucken aber auch ganz viele davon zu. Jeder Bürger hat das Recht, Auskunft zu erfragen, ob er gespeichert ist. Es gibt beim Landesdatenschutzbeauftragten, die Webseite ist www.ldi.nrw.de. Kann man aber auch sicherlich irgendwo verlinken, ist aber auf dem Artikel auch verlinkt. Gibt es Auskunftsblätter, um halt beim Verfassungsschutz anzufragen, ob man dort gespeichert ist und wenn ja, was gespeichert ist. Mhm. Ist jedem zu empfehlen, das einfach zu tun. Erhöht sicherlich den Druck, führt dazu vielleicht, dass man nicht mehr so viele unnütze Dinge gespeichert werden und man weiß einfach, wo man dran ist. Mhm. Und sollte auch gibt keinen Nachteil oder so, natürlich, das sollte man einfach mal tun. Mhm. Wenn man dann Informationen hat, ich stelle da auf jeden Fall Anfragen, wenn ich gespeichert sein sollte, wer weiß das denn nur als Pirat, kann ich ja hier zur Verfügung stellen, was über mich gespeichert ist, dass man mal sieht, was da überhaupt gespeichert ist. Gerne. Mhm. Wir haben, das ist eine ganz wichtige Information, wenn jemand irgendein Problem hat, zu uns kommen möchte, als Abgeordneter haben wir Zeugnisverweigerungsrecht. Gut, vertrauensvoll behandeln. Letzte Frage. Wir haben jetzt einen Riesenhaufen Daten. Mhm. Wir haben so ein bisschen geguckt, was ist das? Aber so ganz genau ist da nicht wirklich Fleischschlag. Ne? Wie wollt ihr jetzt damit weiter vorgehen? Was habt ihr vor? Ich habe noch eine andere Anfrage gemacht zur Polizei. Ich wollte das Gleiche wissen, auf welche Dateien die Polizei Zugriff hat. Die Anfrage ist, würde man sagen, noch noch weniger beantwortet worden, mit dem Hinweis, dass es zu aufwendig ist, die Frage zu beantworten. Könnte ein Hinweis darauf sein, dass sehr viele Dinge in sehr vielen Daten gespeichert, Dateien gespeichert sind. Mhm. Das gucken wir uns gerade ganz genau an und werden möglicherweise oder wahrscheinlich eine sogenannte große Anfrage daraus machen. Das gibt dann auch der Landesregierung mehr Zeit für die Antwort. Das heißt, da kann man wirklich mal ausgiebig darlegen, welche Dateien es gibt und wie viele Personen gespeichert sind. Ganz kurz, das ist heute wichtig. Zuhörer und Zuschauer sagen, was ist der Unterschied zwischen einer Kleinanfrage und einer Außenanfrage? Ja, die Kleinanfrage wird vom Abgeordneten gestellt an die Landesregierung. Und es gibt halt so ein Reglement, man kann zu einem Themenkomplex 5 Fragen stellen und die Landesregierung hat 4 Wochen Zeit, diese Fragen zu beantworten. Das schränkt natürlich den Aufwand so ein, wie gesagt, so ein bisschen ein. Eine große Anfrage ist tatsächlich aber auch etwas, was längere Vorbereitung braucht, was auch, wo es keine Begrenzung zur Anzahl der Fragen gibt. Die Landesregierung hat in der Regel 3 Monate Zeit, kann das aber auch verlängern. Das kann bis zu einem halben Jahr oder länger dauern, bis so eine Frage dann beantwortet ist, weil sie auch in der Regel umfangreicher gestellt wird. Wir werden uns überlegen, ob wir so eine große Anfrage nur für die Datensammlung machen oder ob wir da noch ein anderes Paket bauen. Wir haben gerade eine große Anfrage noch in der Phase der Beantwortung, und zwar geht es um die Funkzellenabfragen, also wie häufig hier Funkzellenabfragen stattfinden. Ja, und werden halt da sukzessive vorgehen, damit wir einfach hier mal wissen, das ist ja nicht, das ist nicht bloß eine Neugier, ich denke, es ist sehr, sehr wichtig zu wissen, wie die gesetzlichen, rechtlichen Möglichkeiten, die halt Polizei und sowas hat, wie die genutzt werden und ja, wie viele Datensätze, wie häufig, in welcher Verbindung gespeichert werden und wie das Ganze halt wird. So, daran müssen wir dann wieder gucken, sind die rechtlichen Vorgaben ausreichend, brauchen wir mehr Kontrollfunktionen vielleicht, ufert irgendwo was aus, wie zum Beispiel jetzt halt die Fragen zur Luftsicherheitsüberprüfung oder überhaupt zu den Sicherheitsüberprüfungen. Es sind noch mehrere Punkte, die zu diesen 499.000 Personen beim Verfassungsschutz geführt haben. Da denke ich mir ganz einfach, da ist das Gesetz in die falsche Richtung gelaufen. Da hat vielleicht keiner darüber nachgedacht, dass dadurch eine so eine Riesendatei entstanden ist, die nicht kontrolliert ist. Weil beim Verfassungsschutz ist es sehr, sehr schwierig, den tatsächlichen Umgang mit Daten und Informationen zu kontrollieren. Und auf solchen Sinn haben dann die großen Anfragen. Geht nicht darum, der Landesregierung Arbeit zu machen, sondern halt einfach Informationen zu bekommen, die uns halt bei Gesetzesinitiativen und sowas helfen. Die Aufgabe der Opposition, die Kontrolle der Regierung quasi. Natürlich, klar. Gut, wenn ihr das macht, falls es ja Beantwortungszeit, dann treffen wir uns, denke ich, hier wieder. Wahrscheinlich dann zwischendurch wieder verschiedene kleine Anfragen. Gibt noch ein paar andere. Ich danke dir, dass du die Zeit heute Abend noch genommen hast. Und wünsche dir noch einen schönen Abend. Immer gerne. Danke. Danke fürs Zugucken. Ciao. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.